Vertraut und Ahren unzerbiert. Ihr wollt doch auch den Dolch ins Laken stecken. Ihr wollt doch auch das Blut von denen.